Erster Simpson ging nach Gaza, wo er eine Prostituierte traf und die Nacht mit ihr verbrachte. Zweiter, als die Philister aus Gaza erfuhren, dass Simpson in der Stadt war, umzingelten sie diese und warteten die ganze Nacht am Stadttor auf ihn. Sie blieben ruhig, weil sie dachten, wenn es morgen wird, können wir ihn töten. Dritter Simpson blieb bis Mitternacht. Um Mitternacht stand er auf, nahm die beiden Torflügel des Stadttors mit den Pfosten und dem Riegel heraus. Dann legte er sie auf seine Schultern und trug sie auf einen Berg, der gegenüber von Hebron lag. Vierter später verliebte er sich in eine Frau namens Delila, die am Bach Sorek lebte. Fünfter, die Fürsten der Philister kamen zu ihr und sagten, überrede ihn, damit du herausfindest, woher seine große Kraft kommt und wie wir ihn fesseln und besiegen können. Wenn du das tust, geben wir dir jeder 1100 Silberstücke. Sechster, Delila fragte Simson, sag mir bitte, woher deine große Kraft kommt und wie man dich fesseln kann, um dich zu besiegen. Siebter Simson antwortete ihr, wenn man mich mit 7 neuen, noch feuchten Schnüren bindet, werde ich schwach und bin wie jeder andere Mensch. Achter, die Fürsten der Philister brachten ihr 7 neue, feuchte Schnüre, und Delila band Simson damit. Neunter, auf ihr Zeichen hin saßen Männer in einem Nebenzimmer versteckt. Als sie rief, die Philister sind da, Simson, zerriss er die Schnüre, als wären sie ein dünner Faden, der Feuer berührt. Aber das Geheimnis seiner Kraft wurde nicht bekannt. Zehnter, Delila sagte zu Simson, du hast mich betrogen und mir Lügen erzählt. Sag mir jetzt, wie man dich fesseln kann. Elfter, er antwortete ihr, wenn man mich mit 9 Seilen bindet, die noch nie benutzt wurden, werde ich schwach und bin wie jeder andere Mensch. Zwölfter, Delila nahm 9 Seile und band ihn damit. Dann rief sie ihm zu, die Philister sind da, Simson, während Männer in einem Nebenzimmer versteckt waren. Aber er riss die Seile von seinen Armen, als wären sie ein Faden. 13. Delila sagte zu Simson, bisher hast du mich betrogen und mir Lügen erzählt. Sag mir bitte, wie man dich fesseln kann. Er antwortete ihr, wenn du meine 7 Haarlocken mit den Fäden eines Webstuhls verwebst, 14. und sie mit einem Webepflock festmachst, würde ich schwach werden und wäre wie jeder andere Mensch. Als er schlief, nahm Delila seine 7 Haarlocken, verwebte sie mit den Fäden und befestigte sie mit dem Webepflock. Dann rief sie ihm zu, die Philister sind da, Simson. Da erwachte er und riss den Webepflock und die Fäden heraus. 15. Delila sagte zu ihm, wie kannst du sagen, ich liebe dich, obwohl du mir nicht vertraust? 3-mal hast du mich betrogen und mir nicht gesagt, woher deine große Kraft kommt. 16. Weil sie ihn aber ständig mit ihren Worten bedrängte und quälte, so dass er es nicht mehr aushalten konnte, 17. erzählte er ihr die ganze Wahrheit und sagte zu ihr, meine Haare wurden noch nie geschnitten, denn ich bin von Geburt an Gott geweiht. Wenn meine Haare geschnitten würden, würde meine Kraft mich verlassen, ich würde schwach werden und wäre wie jeder andere Mensch. 18. Als Delila erkannte, dass er ihr die ganze Wahrheit gesagt hatte, schickte sie jemanden, um die Philisterfürsten zu rufen, und ließ ihnen sagen, kommt dieses Mal her, denn er hat mir die ganze Wahrheit gesagt. Da kamen die Philisterfürsten und brachten das Geld mit. 19. Sie ließ ihn auf ihrem Schoß einschlafen. Dann rief sie einen Mann, der ihm die 7 Haarlocken abschnitt. Da wurde er schwach und seine Stärke verließ ihn. 20. Als sie rief, die Philister sind da, Simson, und er aufwachte, dachte er, ich werde mich wie immer befreien. Er wusste nämlich nicht, dass der Herr ihn verlassen hatte. 21. Die Philister nahmen ihn fest und stachen ihm die Augen aus. Dann brachten sie ihn nach Gaza, legten ihn in Fesseln aus Bronze, und er musste im Gefängnis Getreide mahlen. 22. Aber sein Haar begann wieder zu wachsen, nachdem es geschnitten worden war. 23. Eines Tages kamen die Fürsten der Philister zusammen, um ihrem Gott Dagon ein großes Opfer und Freudenfest zu feiern, weil sie dachten, unser Gott hat unseren Feind Simson in unsere Hände gegeben. 24. Als das Volk Simson sah, lobten sie ihren Gott, weil sie sagten, unser Gott hat unseren Feind, der unser Land zerstört und viele von uns getötet hat, in unsere Hände gegeben. 25. Als sie fröhlich waren, riefen sie, lasst Simson holen, damit er uns unterhält. Da holte man Simson aus dem Gefängnis, und er musste sie unterhalten. Man hatte ihn zwischen die Säulen gestellt. 26. Simson bat den Diener, der ihn an der Hand hielt, lass mich los, damit ich die Säulen berühren kann, die das Haus tragen, und mich an sie anlehnen kann. 27. Das Haus war voll von Männern und Frauen. Alle Fürsten der Philister waren anwesend, und auf dem Dach waren etwa 3000 Männer und Frauen, die Simson zusahen, wie er sie unterhielt. 28. Da rief Simson den Herrn an und sagte, Herr, mein Gott! Denk an mich und gib mir nur dieses eine Mal noch Kraft, mein Gott, damit ich mich für meine beiden Augen an den Philistern rächen kann. 29. Daraufhin fasste Simson die beiden Mittelsäulen, die das Haus trugen, eine mit der rechten Hand und die andere mit der linken Hand, und drückte dagegen. 30. Simson rief, ich will mit den Philistern sterben, und stemmte sich mit aller Kraft, so dass das Haus auf die Fürsten und alle Menschen, die darin waren, einstürzte. So tötete er in seinem Tod mehr Menschen, als er in seinem Leben getötet hatte. 31. Seine Brüder und seine ganze Familie kamen, holten ihn und begruben ihn zwischen Zoria und Esthaol im Grab seines Vaters Manoah. Er hatte Israel 20 Jahre lang als Richter geführt.